Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg suchten die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee, die werktätigen verschiedenen Kreise und Schichten, die Jugendlichen, Studenten und Schüler, die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae auf und erwiesen ihre Hochachtung. Vor ihren Bronzestatuen war ein Blumenkorb, gewidmet vom obersten Führer der Partei des Staates und der Armee Koreas Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee zu sehen. An ihren Bronzestatuen wurden die Blumenkörbe im Namen der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern und der Organe, Fabriken, Betriebe und Schulen verschiedener Ebenen in der Stadt Pyongyang sowie die Blumensträuße und die Blumen niedergelegt. Die Teilnehmer verbeugten sich vor den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Die Angehörigen der koreanischen Volksarmee, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, die jugendlichen Studenten und Schüler legten auch an den Bronzestatuen und Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Pyongyang und den Bezirken die Blumenkörbe, Sträuße und Blumen nieder und bezeigten ihre Hochachtung.